Der Missbrauch des Euro für währungsfremde Zwecke. Offenbar geht es weder den vier Außenministern noch Sigmar Gabriel primär um den wirtschaftlichen Nutzen oder Schaden, den der Euro für Deutschland hat. Er ist für sie in erster Linie eine politische Münze im großen europäischen Powerplay. Das ist aber für so eine ernste Sache wie die Währung eine grundsätzlich falsche und, wie die letzten Jahre gezeigt haben, auch sehr gefährliche Betrachtungsweise. Der Geburtsfehler des Euro lag ja gerade darin, dass seine politischen Väter ihn als politisches Projekt sahen, auf französischer Seite als Mittel zur besseren Kontrolle und Einbindung der Deutschen, auf deutscher Seite als Vorstufe zu einer politischen Union. Und dabei vernachlässigten, dass die gemeinsame Währung Wirkungen entfaltete, die keiner geplant hatte und die sich als kaum beherrschbar erwiesen. Alle Politiker gemeinsam wollten den Euro, um die europäische Rolle in der Welt zu fördern. Dabei ging unter, dass eine Währung als solche immer nur so stark ist wie die dahinterstehende Wirtschaft. Während der gemeinsame Markt Europa durch mehr Wettbewerb und den Ausbau der Handelsbeziehungen stärker machte, verschärfte die gemeinsame Währung die Ungleichgewichte zwischen Nord- und Südländern und erschwerte letzteren die Anpassung. Das führte schließlich in die noch anhaltende Dauerkrise. Wenn geplant war, den Euro als Band der europäischen Völker zu benutzen, das den europäischen Zusammenhalt fördert, so ist das Gegenteil eingetreten. Die Analyse in Kapitel 3 hat gezeigt, viele Euro-Länder hätten heute weniger Unterbeschäftigung, eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft und bessere Zukunftsaussichten, wenn sie nie Teil der Europäischen Währungsunion gewesen wären. Auch als Projekt zur Steigerung der europäischen Völkerfreundschaft hat der Euro bislang die Erwartungen nicht erfüllt. Psychologisch gesehen hat er eher Misstrauen und Entfremdung mit sich gebracht. Viele Griechen fühlen sich von den Deutschen kujoniert. In Frankreich mehren sich die Stimmen, die sich vor einer deutschen Dominanz ängstigen. Die Einführung des Euro hat Spannungen und Konflikte geschaffen, die es andernfalls nicht gegeben hätte, meint der amerikanische Ökonom Martin Feldstein. Er meint aber auch recht trocken, "But breaking up the monetary union would be difficult and costly. Unfortunately, that potential cost was not considered when the European political leaders decided to adopt the single currency."